Der Geheimagent von Joseph Conrad. Es liest Jürgen Holz. Folge 14. Ich war ein junges Mädchen, schon verbraucht und am Ende meiner Kräfte, weil zwei Menschen von meiner Arbeitskraft abhingen. Und die war so ziemlich erschöpft, fuhr die Witwe des Herrn Verloc fort. Zwei Menschen also, Mutter und der Junge. Er war viel mehr mein Sohn als ihre. Ich habe nächtelang allein mit ihm aufgesessen, als ich noch nicht mal 8 Jahre alt war. Und dann, na, jedenfalls gehörte er mir. Das können Sie nicht begreifen. Was sollte ich machen? Etwa auf die Straße gehen? Er machte einen gutmütigen Eindruck und er wollte mich heiraten. Was sollte ich tun, wo ich doch Mutter und den Jungen zu versorgen hatte? Was? Also sagte ich ja, er schien gutartig, er war freigebig, er hatte Geld und beschwerte sich nie. 7 Jahre lang war ich ihm eine gute Frau, ihm, dem Lieben, dem Guten, dem Großzügigen, dem... Und er liebte mich, oh ja, er liebte mich so, dass ich manchmal wünschte, ich wäre... 7 Jahre. 7 Jahre lang war ich seine Frau. Und wissen Sie auch, was er war, Ihr lieber Freund? Haben Sie eine Ahnung davon? Ein Teufel war er. Die übermenschliche Gewalt dieser im Flüsterton abgegebenen Erläuterung beraubte den Genossen Ossipon vollständig der Sprache. Das war ja entsetzlich. Ich begreife, wiederholte er und verzichtete, einer Eingebung folgend, auf das üblicherweise von ihm benutzte vertrauliche »armes Kind«, und brach stattdessen in den von edlem Mitgefühl eingegebenen Ruf »Unglückliche Frau« aus. Dies war kein gewöhnlicher Fall. Er spürte, dass etwas Außerordentliches vorging und vergaß keinen Augenblick, dass Großes auf dem Spiele stand. Unglückliche, tapfere Frau. Er war froh, eine Abwandlung gefunden zu haben, eine weitere wollte sich jedoch nicht einstellen. Immerhin ist er nun tot, war alles, was ihm einfiel. Und in diesem zurückhaltenden Satz brachte er eine bemerkenswerte Menge von Abneigung unter. Frau Verloc packte verstört seinen Arm. »Sie haben also vermutet, dass er tot ist«, murmelte sie beinahe außer sich. »Sie ahnten also, was ich tun musste, musste.« Jubel, Erleichterung und Dankbarkeit schwangen in dem rätselhaften Ton mit, in dem diese Worte gesprochen wurden. Eben dieser Ton war es, der Ossipons Aufmerksamkeit auf Kosten des wörtlichen Sinnes der Rede ganz beanspruchte. Er fragte sich, was wohl mit ihr vorgehe, weshalb sie sich so entsetzlich aufrege. Er verfiel sogar auf den Gedanken, dass die unbekannte Ursache des Anschlages in Greenwich Park in den unglücklichen Umständen von Herrn Verlocs Eheleben zu suchen sein könne. Er ging so weit zu vermuten, dass Herr Verloc sich diese ungewöhnliche Todesart zu Selbstmordzwecken erdacht habe. Beim Himmel, da hätte man eine Erklärung für das Sinnlose und Eselhafte der Sache. Denn im Augenblick war eine anarchistische Demonstration nicht am Platze, ganz im Gegenteil, und Herr Verloc wusste das ebenso gut wie jeder andere eingeweihte Revolutionär. Was für ein kolossaler Witz, wenn Verloc ganz Europa, die Welt der Revolutionäre, die Polizei, die Presse und schließlich auch den so von sich selbst überzeugten Professor zum Narren gehalten hätte. Ja, wirklich, überlegte Ossipon bei sich. Es sieht ganz so aus, armer Hund. Und plötzlich schien es ihm sehr möglich, dass von den beiden Eheleuten nicht unbedingt der Mann der Teufel gewesen sein musste, dass Frau Verloc staunte, weil er über Herrn Verlocs Tod informiert war. Das war nun nicht so schwer zu erraten gewesen, beunruhigte ihn nicht weiter. Frauen redeten oft irre. Es reizte ihn aber zu erfahren, wie sie selbst davon gehört hatte. »Wie haben Sie davon erfahren?« fragte er in einem Ton, den er, so gut es gehen wollte, der Natur der Enthüllungen anzupassen suchte, welche die Frau neben ihm soeben gemacht hatte. Sie erschauerte heftig, ehe sie teilnahmslos sagte, durch die Polizei. Ein Inspektor war da. »Hauptinspektor Heat«, nannte er sich. Er zeigte mir, Frau Verloc brach erstickt ab. »Oh, Tom, man hat ihn mit einer Schaufel zusammenkratzen müssen.« Ihre Brust wurde von trockenem Schluchzen zerrissen. Ossipon fand die Sprache wieder. Die Polizei. Wollen Sie damit sagen, dass die Polizei schon da gewesen ist, dass Hauptinspektor Heath es Ihnen selber gesagt hat? Ja, bestätigte sie ebenso teilnahmslos wie zuvor. Er kam eben ganz einfach herein. Er zeigte mir einen Fetzen von einem Mantel und einfach so. Erkennen Sie das? Fragte er. Heath, und was hat er getan? Frau Wörlock ließ den Kopf sinken. Nichts, nichts hat er getan. Er ist wieder gegangen. Auch die Polizei war auf seiner Seite, murmelte sie tragisch. Dann kam noch einer. Noch einer? Meinen Sie noch ein Inspektor? Fragte Ossipon sehr erregt und ganz im Ton eines erschrockenen Kindes. Ich weiß nicht, er kam eben. Er sah aus wie ein Ausländer. Vielleicht war er einer von der Gesandtschaft. Unter diesem neuen Schlag brach Genosse Ossipon beinahe zusammen. Gesandtschaft! Wissen Sie überhaupt, was Sie da sagen? Was für eine Gesandtschaft? Was meinen Sie überhaupt mit dem Wort Gesandtschaft? Na, die in Chesham Square, die Leute, auf die er so geflucht hat. Ich weiß nicht, was liegt auch schon daran? Und was hat dieser zweite Kerl gesagt oder getan? Ich weiß nicht mehr nichts, es ist mir so egal. Fragen Sie mich nicht mehr, flehte sie erschöpft. Gut, lassen wir das, begütigte Ossipon sanft. Und er meinte es ganz ehrlich, nicht etwa, weil die flehende Stimme ihn gerührt hätte, sondern weil er spürte, dass er in dieser dunklen Angelegenheit mehr und mehr den Boden unter den Füßen verlor. Und als Frau Wörlock, als sei sie plötzlich aus einem Traum von Geborgenheit aufgeschreckt, ihn wild bestürmte, auf der Stelle mit ihr nach dem Festland zu fliehen, da wunderte er sich nicht. Er bemerkte nur mit ehrlichem Bedauern, dass vor dem frühen Morgen kein Zug fahre, und betrachtete dabei nachdenklich ihr Gesicht, das in einen schwarzen Schleier gehüllt von einer Gaslaterne beschienen wurde, die ihrerseits von einem Nebelschleier bedeckt war. Neben ihm verlor sich ihre dunkle Gestalt in die Nacht, wie eine Statue, die halb aus schwarzem Stein herausgehauen ist. »Sie müssen mich bis morgen früh irgendwo verstecken«, sagte sie angstvoll. »Leider kann ich Sie nicht mit zu mir nehmen, weil ich das Zimmer mit einem Bekannten teile. Aber es muss sein. Haben Sie mich denn gar nicht ein bisschen gern, nicht ein kleines bisschen, was überlegen Sie?« Sie sagte das heftig, ließ aber gleichzeitig die ineinander gekrampften Hände mutlos sinken. Stille trat ein. Der Nebel fiel und Dunkelheit herrschte ungehindert über Brad Place. Keine Seele, nicht einmal die streunende, ungebundene, verliebte Seele eines Katers, näherte sich dem Mann und der Frau, die einander gegenüberstanden. »Man könnte vielleicht irgendwo ein sicheres Unterkommen finden«, sagte Ossipon endlich. »Ich muss aber gestehen, dass ich nicht genug Geld bei mir habe, um einen Versuch zu machen. Nicht mehr als ein paar Pence. Wir Revolutionäre sind nicht reich.« »Aber ich habe es ja«, keuchte sie. »Ich habe ja das Geld. Ich habe reichlich Geld. Nur fort von hier, Tom.« »Wie viel haben Sie denn?« fragte er und ließ sich keinen Zentimeter weiterziehen, denn er war ein vorsichtiger Mensch. »Ich sage doch, ich habe das Geld, alles. Was soll das heißen? Alles, was auf der Bank war, oder was?« fragte er zweifelnd, aber doch willens, sich auch vom größten Glücksfall nicht überraschen zu lassen. »Ja, doch, ja«, sagte sie nervös, »alles, was da war, ich habe alles.« »Wie haben Sie es nur fertiggebracht, so schnell das ganze Geld abzuheben?« staunte er. »Er hat es mir gegeben«, murmelte sie plötzlich zitternd und leise. Genosse Ossipon unterdrückte mit fester Hand die in ihm aufsteigende Überraschung. »Nun, dann sind wir gerettet«, ließ er sich langsam vernehmen. Sie sank gegen seine Brust. »Du wirst mich retten, Tom«, stieß sie hervor, wich von ihm zurück und hielt ihn doch gleichzeitig an den Aufschlägen seines feuchten Mantels fest. »Ja, wovor fürchtest du dich denn so zum Kuckuck? Du kannst dir doch wohl denken, wozu ich getrieben worden bin. Ihre Stimme sank. »Nun wirst du auch leicht erraten können, wovor ich mich so fürchte«, fuhr sie bitter und umdüstert fort. »Ich will es nicht, ich will es nicht, ich will nicht, ich will nicht. Du musst mir versprechen, dass du mich vorher tötest.« Sie schüttelte ihn. »Dazu darf es nicht kommen.« Er versicherte ihr kurz angebunden, dass es dazu keines Versprechens von seiner Seite bedürfe. Weibergeschwätz war ohne jede Bedeutung, während man die Mängel eines Fahrplans nicht einfach übersehen konnte. Plötzlich schlug er sich an die Stirn. Nachdem er sich lange genug den Kopf zerbrochen hatte, war ihm endlich die Verbindung von Southampton nach Saint-Malo eingefallen. Die Fähre fuhr gegen Mitternacht und der Zubringerzug ging um 22.30 Uhr. Nun wurde er wieder heiter und tatenfroh. »Wir fahren vom Bahnhof Waterloo. Es ist noch reichlich Zeit und dann kann uns nichts mehr geschehen. Was denn nun? Hier entlang geht es doch nicht zum Bahnhof.« Frau Wurlock hatte sich erneut bei ihm eingehängt und versuchte, ihn in die Brad Street zu zerren. »Als ich hinausging, habe ich vergessen, den Laden abzuschließen«, flüsterte sie furchtbar erregt. Der Laden mitsamt seinem Inhalt besaß für den Genossen Ossipon keinerlei Reiz mehr. Er wusste seinen Wünschen sehr wohl Grenzen zu ziehen. Er stand im Begriff zu sagen, »Nun, wenn schon, lass ihn doch offen«, hielt aber an sich. Er hasste es, um Kleinigkeiten zu streiten. Er beschleunigte sogar erheblich den Schritt, denn ihm war der Gedanke gekommen, sie könnte das Geld in der Ladenkasse vergessen haben. Und doch, bei aller Bereitwilligkeit, blieb er hinter der fieberhaft dahineilenden Frau zurück. Zunächst schien es, als sei der Laden ganz dunkel. Die Tür stand einen Spalt weit offen. Frau Wurlock lehnte sich gegen die Hauswand und keuchte, es ist niemand drin gewesen, sieh doch, das Licht im Wohnzimmer. Ossipon streckte den Kopf vor und erblickte in der Schwärze des Ladens einen schwachen Lichtschimmer. »Ja, es brennt noch«, sagte er. »Ich habe es vergessen«, ertönte Frau Wurlocks Stimme matt hinter dem Schleier hervor. Und als er darauf wartete, dass sie als Erste den Laden betrete, sagte sie lauter, »Geh hinein und dreh es ab, oder ich werde noch wahnsinnig.« Dieser so merkwürdig begründeten Aufforderung widersprach er zunächst nicht. »Wo ist denn das Geld?«, fragte er. »Ich habe es bei mir. Los, Tom, mach es aus, geh rein«, rief sie und stieß von hinten gegen seine Schultern. Da der Genosse auf eine solche Kraftentfaltung nicht vorbereitet war, stolperte er unter ihrem Stoß ein gutes Stück in den Laden hinein. Er war verblüfft über die Kraft dieser Frau und entrüstet über ihre Aufführung. Doch kehrte er nicht etwa zurück, um ihr auf der Straße strenge Vorhaltungen zu machen. Langsam begann er, sich über ihr außerordentliches Verhalten zu ärgern. Doch war dies der Augenblick, in dem es galt, jeden ihrer Wünsche zu erfüllen. Genosse Ossipon fand mühelos den Weg um den Ladentisch herum und näherte sich der Glastür zum Wohnzimmer. Da der hinter den Scheiben befestigte Vorhang ein wenig beiseite gerutscht war, folgte er, als er schon die Hand auf der Klinke hatte, einer ganz natürlichen Eingebung und spähte durch das Glas. Er tat das gedankenlos, ohne Absicht, ohne jede Neugier. Er tat es, weil er seiner Eingebung nicht widerstehen konnte. Er tat es und erblickte Herrn Wurlock, der still auf dem Sofa ruhte. Ein Schrei aus den tiefsten Tiefen seiner Brust erstickte ungehört und verwandelte sich in einen klebrigen, schlechten Geschmack in seinem Mund. Gleichzeitig tat die geistige Persönlichkeit des Genossen Ossipon einen gewaltigen Satz nach rückwärts. Doch sein Körper, der ohne jeden geistigen Beistand zurückgeblieben war, hielt weiter die Türklinke umklammert, von der gedankenlosen Kraft eines Instinktes getrieben. Der stämmige Anarchist schwankte nicht einmal, und so starrte er aus hervorquellenden Augen, das Gesicht dicht vor dem Glas. Er hätte alles darum gegeben, woanders zu sein, doch sein zurückkehrender Scharfsinn sagte ihm, dass er unter keinen Umständen die Türklinke fahren lassen dürfe. Was war das nur? Wahnsinn? Ein Albtraum? Oder eine Falle, in die man ihn mit teuflischer Geschicklichkeit gelockt hatte? Warum? Wozu? Er ahnte es nicht. Er fühlte sich frei von jeder Schuld. Er hatte, soweit diese Leute hier in Betracht kamen, das denkbar ruhigste Gewissen und der Gedanke, dass das Pärchen Wurlock ihn nunmehr aus unerfindlichen Gründen sogleich umbringen werde, schoss ihm weniger durch den Kopf als vielmehr durch die Magengrube und wieder hinaus und zog eine Spur schwächender Übelkeit hinter sich her. Eine Unpässlichkeit. Einen Augenblick lang, einen sehr ausgedehnten Augenblick lang, fühlte der Genosse Ossipon sich höchst unwohl, und er fuhr fort zu starren. Herr Wurlock seinerseits fuhr fort, ganz still dazuliegen und aus nur ihm bekannten Gründen so zu tun, als schlafe er, während sein barbarisches Weib unsichtbar und stumm auf der dunklen Straße die Haustür bewachte. War das alles denn wirklich eine grässliche Vorkehrung, welche die Polizei ihm zu Ehren getroffen hatte? Seine Bescheidenheit wies eine solche Erklärung weit von sich. Der wahre Sinn des Bildes, das sich ihm da bot, wurde Ossipon jedoch durch den Hut vermittelt. Der Hut schien etwas Ungewöhnliches, ein bedrohlicher Gegenstand, ein Zeichen zu sein. Schwarz und mit der Krempe nach oben, so lag er auf dem Fußboden vor dem Sofa, als sei er bereit, die Münzen der Leute aufzunehmen, die sich sogleich einstellen würden, um Herrn Wurlock gegen Entgelt in der ganzen Fülle seiner häuslichen Behaglichkeit auf dem Sofa ruhen zu sehen. Die Augen des stämmigen Anarchisten wanderten vom Hut zum verschobenen Tisch, verweilten auf der zerbrochenen Bratenplatte und erhielten einen optischen Schlag, als sie es nun unter den nur halb geschlossenen Lidern des Mannes auf dem Sofa weiß blinken sahen. Herr Wurlock machte jetzt nicht mehr den Eindruck, als schlafe er, sondern als liege er mit verdrehtem Kopf und betrachte beharrlich seine linke Brustseite. Und als Genosse Ossipon den Messergriff erkannte, wandte er sich von der Glastür weg und erbrach sich heftig. Die Witwe des Herrn Wurlock, die regungslos mitten im Laden stand, wiederholte beharrlich: »Geh rein und lösch das Licht, Tom, es macht mich noch wahnsinnig.« Sie nahm nur undeutlich seine heftig ablehnende Geste wahr. Nichts in der Welt hätte Ossipon bewegen können, das Wohnzimmer zu betreten. Er war nicht abergläubisch, doch auf dem Boden war zu viel Blut. Um den Hut herum stand eine große Lache. Er fand, dass er der Leiche bereits näher gekommen war, als für seinen Seelenfrieden und vielleicht auch für seinen Hals gut sein konnte. »Dann dreh den Haupthahn ab, da, sieh doch, in der Ecke!« Die stämmige Gestalt des Genossen Ossipon glitt rasch und schattenhaft durch den Laden und kauerte sich gehorsam in einer Ecke nieder. Sein Gehorsam war aber ohne Anmut, er fummelte nervös herum, und plötzlich verlosch das Licht hinter der Glastür, begleitet vom unterdrückten Fluch eines Mannes und dem hysterisch erleichterten Seufzer einer Frau. Nacht. Der unvermeidliche Lohn für das treuliche Mühen des Menschen auf dieser Welt. Nacht hatte sich auf Herrn Wurlock herabgesenkt, auf den erprobten Revolutionär, einen von der alten Garde, den bescheidenen Hüter der Gesellschaft, den unbezahlbaren Geheimagenten aus den Berichten des Barons Stott-Wartenheim, den Diener von Gesetz und Ordnung, der treu, verlässlich, genau bewundernswert und mit vielleicht einer einzigen liebenswerten Schwäche behaftet gewesen war, mit dem idealistischen Anspruch, um seiner selbst willen geliebt zu werden. Ossipon tastete sich durch die lastende Dunkelheit, die jetzt so schwarz war wie Tinte, zurück zum Tisch. Die Stimme der mitten im Laden stehenden Frau Wurlock ließ sich verzweifelt protestierend hinter ihm vernehmen. »Ich will nicht gehängt werden, Tom, ich will nicht!« Sie verstummte. Vom Ladentisch her sprach Ossipon warnend nicht so laut. Dann schien er in tiefes Nachdenken zu versinken. »Hast du das hier ganz allein gemacht?« fragte er mit hohler Stimme, gab sich dabei aber so ungemein gleichmütig, dass Frau Wurlock dankbares Zutrauen zu seiner schützenden Kraft empfand. »Ja«, flüsterte sie unsichtbar. Das hätte ich niemals für möglich gehalten, murmelte er. Keiner hätte das getan. Sie hörte ihn umhergehen und die Wohnzimmertür verschließen. Genosse Ossipon hatte den Schlüssel zu dem Ort umgedreht, an dem Herr Wörlock ruhte. Und das nicht aus Ehrfurcht vor dem Ewigkeitscharakter dieser Ruhe oder aus anderen verworrenen Erwägungen des Gefühls, sondern einzig, weil er nicht mit Sicherheit ausschließen konnte, dass sich noch jemand anders irgendwo im Hause verborgen hielt. Bei dem Gedanken, nicht nachweisen zu können, wie er die Zeit seit 19 Uhr verbracht hatte, er war in der Nähe von Brad Street herumgestrichen, packte ihn Entsetzen. Auch die unberechenbare Frau entsetzte ihn, die ihn hier hereingezogen hatte und ihn, falls er nicht sehr aufpasste, zum Mittäter machen würde. Und die Schnelligkeit, mit der er in diese Gefahr hineingerissen, ja gelockt worden war, entsetzte ihn ebenfalls. Seit er Frau Wörlock begegnet war, konnten nicht mehr als 20 Minuten verstrichen sein. Frau Wörlocks Stimme ließ sich nun gedämpft, flehend und mitleiderregend hören. »Mach, dass sie mich nicht hängen, Tom. Bring mich über die Grenze. Ich will für dich arbeiten. Ich will deine Sklavin sein. Ich will dich lieben. Ich bin ganz allein in der Welt. Niemand wird sich meiner annehmen als du.« Sie verstummte. Und aus der Tiefe jener Einsamkeit, welche die geringe Menge des vom Messer tröpfelnden Blutes um sie geschaffen hatte, kam ihr eine fürchterliche Eingebung, ihr, dem anständigen Mädchen vom Belgravian Square, der treuen, ehrbaren Gattin des Herrn Wörlock. »Ich werde dich auch nicht bitten, mich zu heiraten«, hauchte sie verschämt. Sie trat in der Dunkelheit einen Schritt vor. Ossipon empfand Grauen vor ihr. Es hätte ihn nicht überrascht zu sehen, dass sie wiederum ein diesmal aber für seine Brust bestimmtes Messer in der Hand gehalten hätte. Keinesfalls hätte er sich gewehrt. Er verfügte in diesem Augenblick nicht über die Kraft, sie von sich fernzuhalten. Stattdessen erkundigte er sich in einem sonderbar hohlen Ton. »Schlief er?« »Nein«, rief sie und fuhr rasch fort, »nein, er schlief nicht.« Er hatte mir gerade erzählt, dass niemand ihm etwas anhaben könne. Und dass, nachdem er vor meinen sehenden Augen den Jungen weggeholt hat, um ihn zu töten, den lieben, harmlosen, unschuldigen Jungen, er war ja wie mein eigenes Kind. Er wälzte sich behaglich auf dem Sofa, nachdem er den Jungen umgebracht hatte, meinen Jungen. Ich wäre auf die Straße gegangen, um ihn nicht mehr sehen zu müssen, und er sagte einfach so, komm her. Nachdem er behauptet hat, ich hätte dabei geholfen, den Jungen zu ermorden. Hörst du, Tom? Er sagte einfach, komm her. Nachdem er mir mit dem Jungen das Herz aus dem Leibe gerissen hat, um darauf herumzutrampeln. Sie verstummte und wiederholte dann zweimal verträumt, »Blut und Dreck, Blut und Dreck.« Dem Genossen Ossipon ging nun ein Licht auf. Es war also der schwachsinnige Junge gewesen, den es im Park zerrissen hatte. Und mehr als je schien es ihm, dass alle Welt auf vollkommene, ja geradezu gigantische Weise zum Narren gehalten worden sei. Im Übermaß seines Erstaunens drückte er sich wissenschaftlich aus. Beim Himmel, der degenerierte also. »Komm her«, vernahm man wieder die Stimme von Frau Wörlock. »Was hat er sich eigentlich vorgestellt, was ich sei? Sag mir das mal, Tom, komm her, ich, einfach so. Ich hatte das Messer gesehen und da dachte ich mir, dass ich schon kommen würde.« Wenn er es sich denn so sehr wünschte, oh ja, ich kam zum letzten Mal mit dem Messer. Er war ganz von Angst vor ihr erfüllt. Diese Schwester eines Schwachsinnigen, selbst eine Schwachsinnige mit Mordinstinkten, mindestens aber krankhaft verlogen. Plötzlich tat er einen gewaltigen Luftsprung, denn Frau Wörlock hatte die unversehrte, reservierte Ehrbarkeit ihres Heims durch einen schrillen Schrei entweiht. »Tom, hilf mir! Rette mich! Ich will nicht gehängt werden!« Er stürzte sich auf sie, tastete mit schweigengebietender Hand nach ihrem Mund und brachte sie zum Verstummen. In seiner Hast hatte er sie jedoch umgestoßen. Nun fühlte er seine Beine von ihren Armen umklammert, und seine Angst erreichte ihren Höhepunkt, wurde zu einer Art Rausch, verschaffte ihm Wahnvorstellungen. Jetzt sah er wirklich Schlangen. Er sah diese Frau, die sich wie eine Kobra um ihn geringelt hatte und die er niemals würde abschütteln können. Sie war nicht tödlich, sie war der Tod selber, der Gefährte des Lebens. Frau Wörlock schien sich durch diesen Ausbruch Erleichterung verschafft zu haben. Sie benahm sich nicht länger mehr lärmend. Sie war bejammernswert. »Tom, jetzt kannst du mich nicht fortjagen«, murmelte sie vom Fußboden her. »Du müsstest mich unter deinen Füßen zertreten. Ich will dich nie mehr verlassen.« »Steh auf«, befahl Ossipon. Sein Gesicht war so bleich, dass es im Dunkel des Ladens deutlich zu sehen war, während die verschleierte Frau Wörlock kein wahrnehmbares Antlitz, ja kaum einen Umriss besaß. Das Erbeben von etwas Weißem einer Blume auf ihrem Hut zeigte ihren Standort und ihre Bewegungen an. Jetzt stieg es in der Dunkelheit vom Boden auf. Sie hatte sich erhoben, und Ossipon bereute nun nicht, sofort auf die Straße hinaus geflüchtet zu sein. Doch begriff er mühelos, dass das nicht anging. Es ging einfach nicht an. Sie würde hinter ihm herlaufen. Sie würde kreischend hinter ihm herlaufen, bis sie auch den letzten in Hörweite befindlichen Constable auf seine Fährte gehetzt hätte. Und wessen sie ihn dann beschuldigen würde, wusste Gott allein. Er war so verschreckt, dass ihm der irre Gedanke kam, sie hier in der Dunkelheit zu erwürgen. Und seine Angst nahm noch zu. Sie hatte ihn in der Hand. Er sah sich schon den Rest seines Lebens elend und verängstigt in irgendeinem abgelegenen Weiler in Spanien oder Italien verbringen. Und eines schönen Morgens würde man auch ihn tot mit einem Messer in der Brust im Bette finden, wie Herrn Wörlock. Er seufzte schwer. Er wagte nicht, sich zu rühren, und Frau Wörlock harrte stumm im Dunkeln eines Winkes ihres Retters und schöpfte Trost aus seinem nachdenklichen Schweigen. Plötzlich sprach er mit beinahe normaler Stimme. Seine Überlegungen waren zu Ende. »Wir wollen gehen, sonst verpassen wir noch den Zug.« »Wohin denn, Tom?« fragte sie schüchtern. Frau Wörlock war nicht mehr länger frei. »So schnell wie möglich nach Paris. Geh mal voran und schau nach, ob die Luft rein ist.« Sie gehorchte. Ihre Stimme kam gedämpft durch die spaltbreit geöffnete Tür. Alles in Ordnung. Ossipon trat hinaus. In der Droschke, die sie gleich darauf bestiegen, wurde der stämmige Anarchist beredt. Er war immer noch sehr blass, und es sah aus, als seien die Augen tief in sein verkrampftes Gesicht eingesunken, doch schien er alles sehr systematisch durchdacht zu haben. »Sobald wir ankommen«, begann er mit sonderbar monotoner Stimme, »betrittst du vor mir den Bahnhof, als kennten wir uns nicht. Ich kaufe die Fahrkarten und stecke dir im Vorbeigehen deine Karte zu. Darauf gehst du in den Wartesaal erster Klasse für Damen und bleibst dort bis 10 Minuten vor Abgang des Zuges. Dann kommst du heraus. Ich warte draußen. Du gehst voran auf den Bahnsteig und tust, als seien wir uns fremd. Es kann nämlich sein, dass der Bahnhof beobachtet wird. Du allein bist nur eine einzeln reisende Dame. Mich jedoch kennt man. Wer dich in meiner Begleitung sähe, könnte sehr wohl vermuten, dass du die auf der Flucht befindliche Frau Wörlock bist. Du verstehst mich doch, Schatz«, fügte er nicht ohne Überwindung hinzu. »Ja«, sagte Frau Wörlock, die neben ihm in der Kutsche saß, ganz erstarrt in ihrer Angst vor dem Galgen und der Furcht vor dem Tod. »Ja, Tom«,